Der Würzburger Anwalt Shan Jo-Yoon ist überzeugt, dass Facebook gegen deutsches Recht verstößt. Seit mehr als einem Jahr steht Facebook wegen nicht gelöschter Hassbotschaften und anderer fragwürdiger Inhalte in der Kritik. Doch auf Forderungen, solche Inhalte zu löschen, reagiert das Netzwerk nicht oder erklärt die Beiträge für unbedenklich. Der Anwalt sieht in der Strafanzeige die einzige Möglichkeit, die Verantwortlichen bei Facebook dazu zu bringen, die Kritik ernst zu nehmen. Schließlich ging es um schwerwiegende Vorwürfe wie Volksverhetzung und Drogendelikte. Die Staatsanwaltschaft München I bestätigt heute, es wurde ein Ermittlungsverfahren angelegt. Anfang des Jahres hatte eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Hamburg gegen Zuckerberg und andere Manager noch keine Folgen. Die Begründung: Die Beschuldigten würden sich außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der deutschen Justiz aufhalten. Bei der Staatsanwaltschaft in München erhofft sich der Würzburger Anwalt nun mehr Erfolg. Schließlich sei die Münchner Staatsanwaltschaft schon öfter bei Hasskriminalität aktiv gewesen. Außerdem habe auch Justizminister Bausback auf Anfrage gesagt, er sei anderer Meinung als die Staatsanwaltschaft Hamburg.